Erster Gott sprach zu Abram. Er sagte, hab keine Angst, Abram. Ich beschütze dich. Du bekommst viel Gutes. Zweiter Abram sagte, Herr, was gibst du mir? Ich habe keine Kinder. Mein Diener Elisa bekommt alles von mir. Dritter Abram sagte, ich habe keine Kinder. Ein Diener aus meinem Haus wird mein Erbe sein. Vierter Gott sagte zu Abram, nein, dieser Diener wird nicht dein Erbe. Dein eigenes Kind wird dein Erbe sein. Fünfter Gott führte Abram nach draußen. Er sagte, schau zum Himmel. Zähle die Sterne, wenn du kannst. Gott sagte, du wirst so viele Kinder und Enkel haben wie die Sterne. Sechster Abram glaubte Gott. Gott fand das gut und richtig. Siebter Gott sagte zu Abram, ich bin der Herr. Ich habe dich aus Ur geholt. Ich gebe dir dieses Land. Achter Abram fragte, Herr, wie kann ich wissen, dass ich das Land bekomme? Neunter Gott sagte zu ihm, bring mir eine Kuh, 3 Jahre alt. Eine Ziege, 3 Jahre alt. Einen Widder, 3 Jahre alt. Eine Turteltaube und eine junge Taube. Zehnter Abram brachte alle Tiere. Er schnitt die Tiere in 2 Teile. Er legte die Hälften einander gegenüber. Die Vögel schnitt er nicht. 11. Vögel kamen und wollten die Tiere fressen. Abram jagte die Vögel weg. 12. Die Sonne ging unter. Abram schlief tief ein. Er hatte große Angst. Es war sehr dunkel. 13. Gott sagte zu Abram, deine Kinder und Enkel werden in einem fremden Land leben. Das Land gehört ihnen nicht. Sie werden dort Sklaven sein. Man wird sie 400 Jahre lang schlecht behandeln. 14. Aber ich werde das Volk bestrafen, das sie zu Sklaven macht. Danach werden deine Kinder und Enkel das Land verlassen. Sie werden viele gute Dinge mitnehmen. 15. Du, Abram, wirst in Frieden sterben. Du wirst sehr alt sein, wenn du stirbst. 16. Deine Enkelkinder, nach 4 Generationen, kommen hierher zurück. Die Menschen, die jetzt hier wohnen, die Amoriter, sind noch nicht böse genug. 17. Die Sonne war untergegangen. Es war sehr dunkel. Dann kam Rauch, wie von einem Ofen. Und eine brennende Fackel ging zwischen den Tierstücken hindurch. 18. An diesem Tag machte Gott einen wichtigen Vertrag mit Abram. Gott sagte, ich gebe deinen Kindern und Enkeln dieses Land. Es geht vom Fluss in Ägypten bis zum großen Fluss Euphrat. 19. Das ist das Land der Keneter, der Kenesiter und der Kadmoniter. 20. Auch das Land der Hethiter, der Pheresiter und der Rephaiter. 21. Und das Land der Amoriter, der Kanaaniter, der Girgasiter und der Jebusiter.